Wenn du umkehrst, Israel, ist der Spruch Jahwes, zu mir umkehrst und mir deine Scheusale aus den Augen schaffst und nicht mehr umherläufst, dann wirst du, so wahr Jahwe lebt, in treuen und voller Aufrichtigkeit schwören, und es werden sich Völker in ihm segnen und seiner sich rühmen. Ja, so spricht Jahwe zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, brecht euch einen Neubruch und sät nicht in Dornen hinein. Beschneidet euch für Jahwe und entfernt die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner Jerusalems, auf dass nicht Feuer gleich mein Grimm losbreche und unauslöschbar brenne ob der Schlechtigkeit eurer Taten. Verkündigt in Juda und in Jerusalem, ruft aus und sagt, stoßt in die Trompete im Land umher. Ruft mit voller Stimme und sagt, sammelt euch, dass wir uns in die festen Städte begeben. Pflanzt ein Panier auf in der Richtung nach Zion hin, flüchtet, bleibt nicht stehen. Denn Unheil bringe ich von Norden her und gewaltige Zerstörung. Heraufgestiegen ist ein Löwe aus seinem Dickicht, ein Völkerwürger ist aufgebrochen, ausgezogen aus seiner Wohnstadt, dass er dein Land zur Wüste mache, deine Städte verwüstet, entvölkert werden. Darum gürtet Trauergewänder um, klagt und heult, denn nicht hat sich die Glut des Zornes Jahwes von uns abgewendet. An jenem Tage aber, ist der Spruch Jahwes, da werden ratlos sein der König und die obersten Beamten, da werden starr sein die Priester und die Propheten sich entsetzen. Da sprach ich, ach, Herr Jahwe! Fürwahr gründlich hast du dieses Volk und Jerusalem getäuscht, als du sprachst, Heil soll euch widerfahren. Während ihnen nun das Schwert ans Leben geht. Zu jener Zeit wird in Betreff dieses Volks und Jerusalems gesagt werden, ein strahlender Gluthauch auf den kahlen Höhen in der Wüste ist das Treiben der Glieder meines Volks, ungeeignet zum Worfeln und ungeeignet zum Reinigen. Ein vollgewaltiger Wind trifft mich von ihnen her, nun aber will ich meinerseits ihnen das Urteil sprechen. Siehe! Wie Wolken zieht er heran, und dem Sturme gleichen seine Wagen, schneller als Adler sind seine Rosse, wehe uns, wir sind überwältigt. Wasche vom Bösen dein Herz, Jerusalem, auf dass du gerettest werdest, wie lange doch sollen deine heillosen Gedanken in dir herbergen? Denn horch! Man verkündet von denn aus und meldet Unheil vom Gebirge Ephraim her. Entbietet den Völkern! Wohlan! Ruft sie auf wieder Jerusalem! Belagerer kommen aus fernem Lande und erheben wieder die Städte Judas ihren Kriegsruf, wie Feldhüter umlagern sie es ringsum, weil es sich gegen mich empört hat, ist der Spruch Jahwes. Dein Wandel und deine Taten haben dir das eingetragen, das ist deine Bosheit, dass es so bitter ist, dass es dir bis ans Leben geht. Meine Eingeweide! Meine Eingeweide! Krümmen möchte ich mich vor Schmerz. O meines Herzens Wände! Es tobt mir das Herz, ich kann nicht stille sein. Denn den Trompetenschall hört meine Seele, den Lärmruf des Kriegs. Zerstörung auf Zerstörung wird gemeldet, ja überwältigt ist das ganze Land, urplötzlich sind überwältigt meine Hütten, in einem Augenblicke meine Zelte. Wie lange noch muss ich Paniere schauen, muss ich Trompetenschall hören? Ja, töricht ist mein Volk, mich kennen sie nicht, alberne Söhne sind sie und ohne Einsicht sind sie. Weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht. Ich schaute die Erde an, und siehe da, sie war Wüste und leer. Und zum Himmel hinauf, hinweg war sein Licht. Ich schaute die Berge an, und siehe da, sie zitterten, und die Hügel insgesamt, sie erbebten. Ich schaute aus und siehe, da war kein Mensch mehr, und alle Vögel unter dem Himmel hatten sich geflüchtet. Ich schaute aus und siehe, das Fruchtgefilde war zur Wüste geworden, und alle seine Städte waren zerstört, von Jahwe her, von der Glut seines Zorns. Ja, so spricht Jahwe, zur Einöde soll das ganze Land werden, aber den Garaus will ich ihnen nicht machen. Darum trauert die Erde, und der Himmel droben verdunkelt sich, darum weil ich das gesagt habe und mich's nicht gereuen lasse. Es beschlossen habe und nicht mehr davon abgehe. Vor dem Lärm der Reiter und der Bogenschützen sind alle Städte auf der Flucht, man schlüpft in Dickichte hinein und steigt auf die Felsen hinauf, alle Städte sind verödet, und niemand hält sich mehr in ihnen auf. Du aber, überwältigt, was willst du tun? Magst du dich auch in Scharlach kleiden, magst du mit Bleiglanz deine Augen schminken, umsonst machst du dich schön, es verschmähen dich die Buhler, sie trachten dir nach dem Leben. Ja. Geschrei höre ich, wie von einer kreißenden, Angstruf wie von einer Erstgebärenden, das Geschrei der Tochter Zion, die da keuchend sich abquält, ihre Hände flehend ausbreitet, o wehe mir! denn Mördern erliegt meine Seele.